Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht. Das Thema heißt, mein Partner will, was ich nicht will. Bei wem ist das so bei euch, dass der Freund oder die Freundin etwas will, was ihr nicht wollt? Und wo ihr sagt, das geht auf keinen Fall. Es könnte sogar vielleicht sein, dass dadurch ein großer Konflikt entsteht, dass die Beziehung, die Partnerschaft gefährdet ist durch diesen Interessenkonflikt. Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, zu diesem Thema, mein Partner will, was ich nicht will, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Sascha. Und Sascha ist 22 Jahre alt. Stimmt's? Ja, ganz genau, danke. Ich grüße dich, Sascha, guten Morgen. Guten Morgen. Mein Partner, sprich dein Partner, will, was du nicht willst. Ja, ganz genau. Was ist das? Also es geht darum, dass ich gerne zu Hause auflege. Also ich bin DJ, zwar nicht professionell, aber auf dem besten Weg dahin. Und lebe jetzt seit einem Jahr mit meiner Freundin zusammen und bin immer schon seit 6 Jahren mit ihr liiert, muss ich dazu sagen. Und jetzt seit einem Jahr verbietet sie mir quasi das Auflegen zu Hause. Und das ist halt so eine Art Übung für mich, muss ich dazu sagen. Also eine ganz, im Prinzip eine ganz wichtige Sache für dich, nämlich ein Training. Ja, also es ist ja, Training, und es gibt mir auch einen ultimativen Kick, sag ich mal. Also ich stehe ja ganz schön unter Strom, während ich da auflege. Ja. Und ich muss aber auch sagen, dass ich den Lautstärkenpegel nicht überschreite. Also das ist alles im Rahmen. Das ist jetzt nicht so, dass hier die Wände krachen oder Warum? Warum will sie das denn nicht? Ja, also ich denke mal, der Hauptgrund ist der, dass sie eine andere Musikrichtung hat als ich. Also sie fährt mehr so die Hip-Hop-Schiene. Und was legst du auf? Und ich lege Techno und House auf. Ah ja. Aber dieser Konflikt müsste dann doch schon sehr alt sein zwischen euch beiden. Ja. Ist er auch schon. Ist er. Also dann, da will ich ja Techno hören, aber der tue ich halt meistens zurück, ganz ehrlich. Also ihr zu lieben, weil ich ja noch weiß, dass Techno sehr nervig für Leute sein kann. Ist es denn jetzt in letzter Zeit so, dass es richtig Krach deshalb gibt bei euch zu Hause? Also in letzter Zeit habe ich mich arrangiert damit, sag ich mal. Aber mittendrin gab es halt schon echt so heftigen Streit, dass ich mir auch überlegt habe, wieder zu meiner Mutter zu ziehen. Ach so. Und die Mama steht dann eher so auf deine Musik und da ist es kein Problem. Nee, aber ich sag ja, es ist nicht so laut und da hätte ich halt mein eigenes Zimmer. Ja. Wenn man halt hier zusammen dann in einer Zweizimmerwohnung ist, dann halt schon ein Unterschied. Ich meine, man kann das ja auch verstehen. Man kann das ja auch verstehen. Wie lange lebt ihr jetzt schon zusammen, sagst du, also wohnt ihr zusammen? Wir wohnen seit einem Jahr zusammen. Seit einem Jahr. Und das hat jetzt immer mehr zugenommen, dieser Streit wegen der Auflegerei. Ja, der hat mal mittendrin zugenommen, hat jetzt aber auch wieder abgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich meine, irgendwie kann man es ja verstehen. Die Frage ist natürlich ganz wichtig noch, wie oft du das machst. Ja, also in letzter Zeit mache ich es halt, wenn sie da ist, überhaupt nicht mehr. Ne? Also ich tue das dann schon so arrangieren, dass ich dann, während sie halt arbeiten ist. Ja, das ist doch die Lösung. Das ist doch genau die Lösung. Dann mach es doch wirklich nur, wenn sie nicht da ist und ihr habt keinen Zoff miteinander. Ja, aber da gibt es halt ein anderes Problem, das ist das, dass halt, ich sag mal, auflegen alleine ist schön, aber vor jemandem halt ist es schöner. Ja, gut, aber das kannst du nicht auch nur noch von ihr verlangen, dass sie da den Dummy spielt als Publikum. Nee, aber ich sag mal, ja, was heißt verlangen? Also ich verlange ja nicht viel, höchstens auch mal, also ich meine, manchmal kriege ich auch einfach Lust dazu, manchmal habe ich tagsüber auch echt gar keine Lust. Naja, gut. Also, dazu und, Lust hin, Lust her. Wenn man zusammen wohnt und auch in so einer engen Wohnung zusammenlebt, dann muss man halt aufeinander Rücksicht nehmen. Und dann legst du halt, dann machst du deinen Kram, wenn sie das überhaupt nicht mag, eben wenn sie nicht da ist. Dann hast du keinen Zuschauer. Du hast ja genug Zuschauer, wenn du in Diskotheken oder wo auch immer auflegst. Ja, das stimmt, ja. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, dann geht es aber andererseits halt so, dass ich halt alles schon in mich hineinfressen, ne? Und, ja, aber ich glaube, das Problem ist nicht so dramatisch, das könnte man irgendwie lösen. Aber es war halt mal dramatisch. Leg auf, wenn sie nicht da ist und vielleicht irgendwann kannst du sie ja doch nochmal begeistern für deine Musik. Ja, okay, ja, dann ist es gut. Alles Gute, Sascha, tschüss. Ja, vielen Dank, Domian, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und meine Faxnummer 0800 5678 110. Das Thema heißt, mein Partner will, was ich nicht will. Ist das bei euch so vielleicht zurzeit Sache, dass euer Freund, eure Freundin etwas will, was ihr nicht wollt? und ihr schon richtig Sorge habt, dass dadurch ein großer Konflikt, ein großer Streit entstehen könnte. Wenn dem so ist und wenn ihr Lust habt, darüber zu reden, dann ruft mich an, Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Sven ist bei mir, Sven ist 24 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Ja, Sven, ich grüße dich. Gut, endlich mal durchzukommen über dir. Ja. Also, dein Partner oder deine Partnerin will was du nicht willst. Ja, nein, andersrum. Also meine Partnerin, ich möchte etwas, was meine Partnerin nicht möchte. Ach so, den umgekehrten Fall. Okay, das können wir natürlich auch so machen. So können wir auch reden. Ganz genau. Und das wäre? Ja, also ich möchte mal gerne mit ihr Sadomaso ausprobieren. Mhm. Und halt auch mal gerne Natursexspiele. Mhm. Aber sie lehnt das irgendwie ab. Mhm. Wie lange seid ihr denn ein Paar schon? Schon seit 2 Jahren. 2 Jahre. Sven, weißt du, was ganz pfiffig wäre, wenn du das Telefon relativ still halten würdest? Irgendwie ist es ein Geknacke ständig. Ja. Ja. Seit 2 Jahren zusammen. Seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Jetzt haben wir eine völlige Störung irgendwie drin. Seit 2 Jahren zusammen. Hast du ihr das denn so schon mal richtig gesagt, dass du das gerne möchtest? Ja, ich habe ihr das schon öfters gesagt. Ganz klar, ganz offen, ohne Umschweife. Ja, genau. Und wie reagiert sie dann darauf? Empört oder eher vielleicht ambivalent oder wie kann man das erklären? Ja, empört so gesehen nicht. Sie lehnt es halt ab, ne? Sie ist strikt dagegen. Warum lehnt sie es ab? Weil sie das nicht mag. Mhm. Ich weiß nicht weswegen. Mhm. Warum bist du da so scharf drauf? Ja, also das tönt mich an. Hast du es schon mal erlebt? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee, also ich wollte es zwar immer mal ausprobieren, aber bis jetzt noch nie die Chance gehabt. Mhm. Also es sind alles so Fantasien, die in deinem Kopf stattfinden oder die du vielleicht irgendwo mal in einem Film gesehen hast oder dergleichen. Ja, genau. Mhm. Der Sex, den du jetzt mit deiner Freundin hast, ist der denn schon durchaus okay oder ist er eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, nicht so der Reißer und nicht richtig befriedigend für dich? Ist zwar so gesehen okay, aber halt nicht so besonders. Weil es immer also, halt die gleiche Methode. Also steigerungsfähig für dich. Ja, genau. Was heißt denn SM? Was genau stellst du dir vor? Was würdest du gerne mit deiner Freundin machen? Ja, ich möchte gerne, dass meine Freundin mich mal fesselt und knebelt und halt mich richtig verwöhnt. Ne? Mhm. Also, dass du dann eher in der devoten Rolle bist. Ja, genau. Du möchtest nicht deine Freundin fesseln und knebeln. Und ganz genau. Mhm. Ja, das ist wirklich sehr schwierig, wenn man da keinen Draht innerlich zu hat, zu solchen Sachen. Kann man sich das, glaube ich, auch gar nicht antrainieren oder aneignen. Als du den Wunsch geäußert hast, Natursekt, also mit Urin irgendwas zu machen, hat sie da nicht gleich gesagt, das ist doch ekelhaft, lass mich in Ruhe damit? Nee, also das hat sie nicht gesagt. Hm. Was stellst du dir da ganz genau vor? Möchtest du das, sie, dich? Ja, also ich möchte schon gerne, dass man das beim Sex halt mit reinbringt. Mhm. So, kann jetzt auch gegenseitig sein, ne? Nehmen wir mal den Fall an, das zieht deine Freundin jetzt weiter durch, so wie du es gerade gesagt hast. Sie sagt, ich mag das ist nicht mein Ding. Hast du Sorge, dass die Partnerschaft dadurch irgendwie leiden könnte oder gar zerbrechen könnte? Das könnte passieren, ja. Mhm. Das ist schade, ne? Ja, eigentlich schon, weil wie auch schon gesagt, es ist eigentlich immer der reguläre Ablauf. Mhm. Im Klartext heißt das, das langweilig. Ja, mit meiner Art schon, ja. Mhm. War es denn am Anfang, als wir vor 2 Jahren zusammenkamen, war es da ein bisschen heftiger und heißer oder von Anfang an nicht so? Ja, das ist schon richtig, ne? Wenn man am Anfang zusammenkommt, dann ist klar, ne? Mhm. Hast du diesen Wunsch, in dieser Richtung sexuell etwas auszuprobieren, ist das bei dir so in letzter Zeit erst gekommen oder gehst du da schon länger so? Schon etwas länger. Ah ja. Und deswegen bin ich auch mittlerweile auf der Suche nach, dass ich das irgendwo anders ausleben kann, aber bis jetzt habe ich noch keine Chance gehabt. Ach so, du bist schon aktiv. Ja, genau. Was, das heißt, du bist aktiv in Richtung, du würdest auf fremd gehen, um das zu erfahren mal. Ja, genau. Weiß sie das, dass du so ein großes Bedürfnis danach hast? Nein. Nein. Naja, kann ja sein, dass ihr ganz offen miteinander umgeht, dass du sagst, pass mal auf, wenn du nicht, dann sei doch Winzer mit einverstanden, wenn ich irgendwo anders mir das hole. Ja, also sie ist eine treue Seele und ich glaube auch nicht, dass sie mir das verzeihen würde. Oh, oh, oh. Das hört sich aber alles schlimm an, Sven. Ja. Ne? So ganz perspektivisch gesehen. Wenn du jetzt irgendwo einen Fisch fängst, mit dem du das machen kannst, und dir das Spaß macht, dann spinnen wir das mal durch. Dann wirst du wahrscheinlich immer und immer wieder dahin laufen und das machen. Könnte sein. Und somit ist der Betrug programmiert deiner Freundin gegenüber und die Beziehung letztendlich stark belastet, ne, und beschattet. Das ist richtig. Mhm. Das ist wirklich ein großes Problem, wenn das sexuell so auseinanderdriftet in Beziehungen, die sonst vielleicht ganz gut funktionieren, da findet man, glaube ich, nichts hinten da. Da gibt es keine Lösung. Hm. Da gibt es nur die Lösung, dass du zurücksteckst und sagst, okay, ich verzichte aus Liebe zu dieser Frau darauf. Ja, oder man trennt sich. Liebst du sie denn sehr, die Frau? Lieben tue ich sie, ja. Mhm. Also Sven, das ist eine Sackgasse, in der du da drin steckst, glaube ich. Ja, aber ganz gewaltig. Aber ganz gewaltig. Ja. Ich glaube, letztendlich führt es darauf hinaus, dass es nur diese beiden Alternativen gibt. Entweder trennst du dich, oder du schraubst deine Sehnsüchte und sexuellen Bedürfnisse nach unten. Ich glaube, man kann es nicht von einem anderen Menschen erzwingen, oder man kann das nicht erzwingen bei jemand anderem. Ich wünsche alles Gute, wie immer das auch ausgehen mag. Alles klar. Lieber Sir. Wie ist denn das mit einer Autogrammkarte? Ja, dann leg mal bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Telefonnummer. Ach, nicht wegen der Telefonnummer, wegen der Adresse. Alles klar, okay. Ich wünsche dir alles Gute noch. Jo, ciao. Dankeschön, tschüss. Ansonsten, wenn ihr ein Autogramm haben möchtet, dann ruft doch bitte am Tage diese Nummer hier an, die 0800 5678 111 und dann bekommt ihr eins zugeschickt. Das dauert allerdings eine Weile, weil wir noch eine riesen Liste haben, die bearbeitet werden muss. Heike, 39 Jahre. Schönen guten Morgen. Halli, Hallöchen. Mein Partner will, was ich nicht will, oder ich will, was mein Partner nicht will. Richtig. Was denn? Aber bevor ich damit anfange, wollte ich noch mal ganz kurz was sagen zu dem Thema, was du in der langen Nacht hattest. Da war eine Anruferin und die hat darüber geredet, dass sie eine Taubenphobie hat. Und du warst recht erstaunt darüber. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja, und ich habe auch sowas. Ich habe nämlich eine Vogelphobie. Insgesamt Vogel. Also nicht Taube allein, sondern Vogel insgesamt. Überhaupt auch Schmetterlinge, alles was so flattert, Fledermäuse. Ja. Totale Phobie. Also wenn das irgendwo in einem Raum wäre oder... Echt? Da würde ich schreiend rausrennen. Das ist natürlich sehr interessant. Und ich würde es auch gerne vertiefen, möchte es aber eigentlich jetzt nicht tun. Nein, ich wollte nur sagen... Weil wir das Thema haben heute, ne? Na klar. Aber es gibt eben alles Mögliche. So gibt es auch Phobien vor Schmetterlingen. Richtig. Wobei die doch so schön sind, die Schmetterlinge. Ja. Also Heike, jetzt leg mal los. Wer will was und wer will was nicht? Also ich würde schon wollen, aber ich kann nicht so, wie er wohl will. Oh. Ja, und zwar... Klär uns auf. ...will er einfach eigentlich was ganz Simples. Er möchte, dass ich beim Sex rede. Und halt, wie alt, nicht wie alt, wie lange seid ihr zusammen? Wie alt ist die Beziehung? 3 Jahre. Und er will, dass du beim Sex redest? Naja, nicht jetzt übers Wetter oder so. Du sollst ihm aus der Zeitung vorlesen? Nein. Du sollst ihn beschimpfen, mit schmutzigen Worten, oder wie? Richtig. Richtig. Und ich weiß nicht, ob ich eine zu gute Erziehung habe, oder ich habe keine Ahnung, aber ich krieg's einfach nicht über die Lippen. Jedenfalls nicht vor ihm. Seit wann hat er jetzt diesen Wunsch geäußert? Eigentlich schon so ziemlich von Anfang an. Von Anfang an. Und am Anfang hat er mich auch so animiert, komm, sag das jetzt mal. Und ja, dann sind mir fast die Tränen dabei gekommen und ich habe dann halt gesagt und ich fühlte mich aber so schmutzig und so schlecht. Nun sind wir hier eine ganz ordentliche Radio- und Fernsehsendung. Dennoch ist es natürlich jetzt aus journalistischer Sicht sehr interessant und wichtig zu erfahren, um was für ein Wort beispielsweise es sich da gehandelt hat bei dir. Vielleicht sollten wir das einmal mal jetzt ganz sachlich, nur einmal sachlich sagen, um uns so eine grobe Vorstellung zu machen, um was es da geht. Also eigentlich das simple Wort schon, zum Beispiel schon ficken, ja? Ganz nüchtern erzählt. Ja. Es ist für mich grauenvoll. Er möchte, dass du dieses Wort so immer wieder aussprichst. Zum Beispiel, und, nicht? Also, und, tu das mit mir, und du bist sonst wie toll, oder weiß, also vielleicht sogar auch noch viele ganz andere Dinge, aber so weit sind wir ja noch nicht mal gekommen. So, es ist aber jetzt nicht so, dass ich keinerlei Lust beim Sex habe. Ich habe total viel Lust. Und der Sex ist auch total gut eigentlich mit euch beiden. Super. Aber ihm fehlt eben so dieses Sahnehäubchen da drauf, richtig, dass du schweinische Worte sagst. Ne? Ja. Wovon wir gerade nur einen kurzen Eindruck gewonnen haben. Wir können uns alle vorstellen, was du noch alles sagen sollst. Natürlich. Wahrscheinlich kann es ihm gar nicht schmutzig genug zugehen. Ne? Das weiß ich nun jetzt nicht, aber auf jeden Fall kriege ich ein bisschen zu. Und der Witz ist aber der, da ich doch gerne Sex habe, befriedige ich mich auch selber und übe da, wenn er nicht dabei ist, diese Worte zu sagen. Und es geht. Es geht. Stell dir vor. Das ist ja ein Bild für die Götter. Ich möchte gerne mal unsichtbar bei dir im Zimmer sitzen, wenn du dich selbst befriedigst und diese Worte dann versuchst zu sagen und das zu trainieren. Nein, ich hasse das auch. Ich schaffe das sogar und das hört sich sogar richtig klasse an und ich sage sogar so, sonst. Aber sobald er da ist, Blackout. Musst du nicht, wenn du das selbst so trainierst, auch über dich selbst lachen? Ist das nicht doch ein bisschen skurril, die Situation? Nein. Nein. Überhaupt, weil dann, weil ich komme auch, wenn wir zusammen Sex haben, komme ich nicht zum Orgasmus. Ich komme nur zum Orgasmus, wenn ich das alleine mache. Und dann komme ich dadurch, dass ich mir das sage, deswegen verstehe ich ihn auch so gut. Das ist ja nur ein interessanter Aspekt. Also erstmal ist er nun schon traurig, eigentlich, wenn du 3 Jahre mit deinem Freund zusammen bist und sagst, du hast gerne Sex und ihr habt guten Sex eigentlich auch. Und du hast noch keinen Orgasmus mit ihm gehabt? Nicht körperlich. Bei mir kommt ist der Orgasmus irgendwie im Kopf. Aber körperlich also, hast du ihn, wenn du alleine bist mit ihr. Ja. Und interessant ist ja jetzt, dass du ihn hast, wenn du dich quasi mit schmutzigen Worten selbst beschimpfst oder die aussprichst. Ja, richtig. Da werden wir ja schon mal. Ich eigentlich nicht. Also ich sage auch ähnlich. Also, was sagst du denn dann? Noch ein Beispielwort. Vielleicht, wenn du alleine mit dir Spaß hast. Wie feuerst du dich denn da selbst an? Ein vielleicht eher etwas harmloseres Wort, bitte. Ach nein. Das kann ich nicht. Okay. Aber wir können uns das ja auch so grob vorstellen. Ja, natürlich. Aber ganz im Ernst, das ist doch ein interessantes Phänomen, dass du, wenn du alleine mit dir Spaß hast und dann auch noch dieses Vokabular benutzt, dann zum Orgasmus kommst. Ja. Ist ja interessant. Das heißt, These, jetzt mal ganz unfachmännische These, es würde dir gelingen, das wirklich mit deinem Freund auch zu praktizieren und ihn darüber zu beschimpfen, dass du dann vielleicht auch eher zum Orgasmus kommen würdest. Möglicherweise, aber ich Was ist denn jetzt, erklär mir doch mal, Heike, die Hemmschwelle deinem Freund gegenüber, solche Worte zu gebrauchen. Was soll ich jetzt machen, bitte? Nee, erklär mir doch mal, warum du so eine Hemmschwelle hast, bei deinem Freund solche Worte zu gebrauchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es setzt in meinem Kopf irgendwas aus. Findest du das denn albern, das zu machen? Vielleicht. Das ist vielleicht ein Aspekt. Oder findest du ihn eigentlich zu nett, dass man ihn mit solchen Worten dann vielleicht konfrontiert? Nein, er sagt ja die Worte auch. Also das, ich denke das Erste. Ich denke, ich finde es irgendwie in dem Augenblick albern. Ich denke, manchmal würde ich vielleicht dann mich totlachen. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ja interessant, dass du es nicht albern findest, wenn du das mit dir alleine machst. Ja. Ne? Da würde ich mir albern vorkommen, wenn ich dann sowas sagen würde. Aber so ist jeder Jack anders. Es fing auch so an, dass ich gesagt habe, okay, ich will das jetzt für ihn mal üben und habe das in meinem Kopf geübt. Ja. Erst so, dann habe ich ganz leise, so, und dann von Mal zu Mal, und jetzt schaffe ich es auch, es laut vom, also nicht schreiend, aber laut vor mich hin zu sagen. Ich meine, das ist doch alles schon mal ein guter Weg. Du bist ja sehr willens, ne, und du trainierst. Du trainierst fleißig wahrscheinlich. Es müsste man eigentlich irgendwie noch so einen Dreh finden, dass du, ohne dass du es albern findest und darüber lachst, es auch so mit in eure Sexualität mit einbeziehst. Vielleicht nicht gleich so krass und nicht so doll und so ausschweifend, nur so, vielleicht so peu à peu. Wenn ihr Sex miteinander habt, er macht das dann schon immer, er beschimpft dich. Nee, beschimpfen eigentlich gar nicht. Also bei ihm ist es so, also er sagt sowas wie, ach, du gehörst mir und das ist alles meins und das ist so und das ist so. Also mehr so in diese Richtung. Ah ja. Also es ist jetzt nicht, also es ist keine Beschimpfung, aber er benutzt schon recht derbe Formulierungen, so sagen wir es mal. Ja. Und das macht dir nichts aus, wenn er es sagt? Nein, überhaupt nicht. Das turnt dich auch nicht ab? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gefällt dir vielleicht sogar ein bisschen. Schon, aber ich krieg's nicht umgekehrt hin. Ach. Wie gesagt, ich bin eigentlich da total... mach die dollsten Sachen mit ihm. Und also hast du, redet ihr da offen miteinander drüber? Dass dir das nicht so von über die Lippen geht? Ja, haben wir drüber geredet und dann, am Anfang war er ziemlich enttäuscht und so und dann hat er aber doch gesagt, wir finden dann eben was anderes. Und dann haben wir eben irgendwie gefunden, dann haben wir uns total tief in die Augen geguckt. Ich war da halb verdreht, das war auch scheißegal, aber ganz tief und so richtig. Naja. Ja, irgendwie, dann finden wir schon irgendwelche anderen. Weiß er, dass du das machst, wenn du dich selbst befriedigst? Ja, das weiß er auch. Das weiß er auch. Lass ihn doch mal zugucken, wenn du das dann machst. Dann würde ich es nicht machen. Dann willst du es nicht machen. Mm-mm. Also ich suche gerade irgendeinen kleinen Weg, dich auszutricksen, um die Hemmschwelle zu überwinden, dass du das nicht mehr lustig und merkwürdig findest. Aber ich bin eigentlich guter Dinge bei euch beiden, dass ihr zueinander finden werdet. Weil du ja in die Richtung auch tendierst irgendwie. Da ist nur noch diese eine Barriere, dass du das albern findest. Und die muss man ja überwinden. Im Prinzip findest du es ja gut. Eigentlich glaube ich schon. Ne? Es wäre viel, viel komplizierter, wenn du jetzt kategorisch sagen würdest, ich finde das völlig albern, es turnt mich sogar ab, ich will sowas nicht machen, dann wäre es komplizierter. Hm. Nee, also ich meine, wenn die Worte dann sehr, sehr, sehr ins Obszöne gehen, dann denke ich, dann finde ich es dann auch schon nicht mehr schön. Mhm. Aber so ein bisschen so aufmuntern und so ein bisschen anmachen, das ist schon in Ordnung, denke ich. Also ich fände es vielleicht gut, wenn du nochmal mit ihm so drüber reden würdest. Ich glaube, dass so etwas das auch entspannt und ganz einfach peu à peu es versuchst. Nicht zu obszön, wie du gerade sagtest, sondern einfach am Ball bleibst und es so ein bisschen einfließen lässt. Als Trainingseffekt einfach. Vielleicht bricht das ja die Schambarriere auf. Ja, hin und wieder entrückt mir dann ein Wort. Siehst also du? Hin und wieder schaffe ich, denke ich, komm jetzt. Oder vielleicht zwitscherst du lieber vorher ein Gläschen Shampoos oder so, dann geht das vielleicht ein bisschen besser von den Lippen. Ja, möglich. Ich will natürlich jetzt nicht zum Alkoholismus verführen, weil wir das nicht so verstehen. Nein. Aber manchmal kann man ja so ein bisschen nachhelfen mit solchen Sachen. Ja, möglich. Oh wei. Heike. Ja. Also, sprich ruhig ab und zu obszöne Worte aus beim Sex. Ist schon okay. Ich bemühe mich. Alles und bedanke mich recht herzlich, dass du mir zugehört hast. Ja, und alles Gute und viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Anna, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Anna. Du hast einen Freund. Ja, ich habe einen Freund. Der will was? Was du nicht willst oder umgekehrt? Er will was, was ich nicht will. Aha. Und was wäre das? Sex. Das ist Sex. Du willst gar keinen Sex mit deinem Freund? Nein. Wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren. Und ihr seid 3 Jahre auch ein Paar? Nein. 6 Monate. Seit 6 Monaten. Mhm. Und in den 6 Monaten ist noch nichts passiert? Also, was heißt noch nichts? Wir waren schon beide nackt. Wir haben uns auch gegenseitig gestreichelt. Mhm. Aber mehr ist da nicht gelaufen. Also nackt und gestreichelt, überall gestreichelt? Ja. Aber er ist nicht zu einem Höhepunkt gekommen? Doch, aber er will halt dann mehr und ja, ich will nicht mehr. Ja. Aber immerhin, er hatte schon einen Orgasmus durch dich. Ja. Also das nennt man ja auch Petting, ne? Sowas, was er da gemacht hat. Hattest du auch einen Orgasmus schon? Nee, irgendwie nicht. Aber es war schon sehr intim und es hat ja auch, es hat ja auch gefallen. Gefallen hat es mir. Und dann gibt es den Punkt, wo er möchte dann noch mehr. Er möchte einfach mit dir schlafen, er möchte einen ganz klassischen Geschlechtsverkehr mit dir genießen und haben wollen. Ja, das möchtest du aber nicht. Ich nicht. Warum nicht? Auf einer Seite denke ich mir, ich will mich aufheben, mal später für meinen Mann, den ich mal heirate, dass ich sagen kann, ich habe dir was geschenkt, ich habe den Mann, mit dem ich mein Leben verbringe, mit dem will ich mein erstes Mal haben. Mhm. Aber auch auf der anderen Seite denke ich mir wieder, er ist es, ich will es mit ihm mein erstes Mal haben. Mhm. Und dann denke ich mir wieder, warte oder stell ihn wenigstens auf den Test, ob er dich wirklich liebt. Mhm. Weil wenn er wartet, dann weißt du, er liebt dich. Mhm. Ja. Er wartet jetzt schon seit 6 Monaten. Ich denke ja, mal, ein Junge wird mich umsonst warten, wenn er mich nicht lieben würde. Ja. Also ich habe immer so Schwierigkeiten mit dieser Formulierung, ich möchte mich aufbewahren für den und den. Ich glaube nicht, dass man sich verschwendet oder weggibt oder wegschmeißt, wenn man es vorher schon macht. Nee, das sage ich ja nicht. Es kann ja jedes Mal ein erstes Mal sein. Ja. Von der Bedeutung, wenn man jemanden neu liebt. Und jetzt liebst du mal, du liebst deinen Freund schon. Ich liebe ihn, ja. Du hast großen Respekt vor ihm. Ja. Und das ist eine gute und tiefe und ehrliche Beziehung. Ja. Und dir hat sogar diese erotische Erfahrung Spaß gemacht, die du mit ihm erfahren hast bisher. Ja. Sehr sogar. Ja. Finde ich eigentlich, dass man, oder dass ihr auch, oder dass du, es geht ja um dich, wir reden ja über dich, dass du diesen letzten Schritt durchaus auch tun solltest. Und ich finde da nichts Schlimmes bei. Also, es ehrt sogar eure Liebe, wenn du das machst. Es ist ja so, ich will, aber irgendwas hält mich wieder zurück. Irgendwas sagt mir so eine leise Stimme, tu's nicht, warte. Aber was sollte das Warten bringen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die innere Stimme auch so eine Tradition, die man anerzogen bekommen hat. Nein, das ist es jetzt nicht. Ich habe viele Freundinnen und die haben alle schon Sex gehabt. Mhm. Und eine ganz besondere, die steht auf One-Night-Stands. Mhm. Und über die reden sie halt schlecht. Da sagen die Jungs wieder, ah, das ist eine Schlampe, probieren wir es mal. Ja, und aber guck mal, Anna, mit der kannst du dich doch gar nicht, darfst du dich doch gar nicht vergleichen. Genauso, nein, aber die Jungs. Ja gut, aber genau so machst du es ja nicht. Du hast einen Freund, den du lieb hast. Ja. Und du bist auch nicht sofort mit dem in die Kiste gestiegen. Ihr seid 6 Monate schon zusammen und seid sehr, sehr vorsichtig miteinander. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, sofort jetzt ins Bett und sofort Sex. Nein, es ist viel schöner, wenn man das ganz vorsichtig macht und wenn man sich annähert. Wenn man das auf einer Basis macht, die auch wirklich das rechtfertigt. Du kannst dich doch nicht, du bist doch nicht zu vergleichen mit einem Mädchen, was ständig One-Night-Stands hinter sich bringt. Nein, aber die Jungs, also mit denen wir dann weggehen oder so, oder viele haben auch schon zu mir gesagt, ah, Anna, hast du nicht Angst, dass du auch abgestempelt wirst? Weil das heißt ja meistens, wenn die Freundin so ist, dann bist ja du auch so. Und ich sag, nein, für was soll Anna, ich Angst haben? Ich will dir mal was sagen. Diese Jungs sollen mal schön ihren Mund halten. Die verlangen von den Mädchen, dass sie ganz moralisch sind. Und diese Jungs treiben sich von einem Bett ins andere rum. Weißt du? Also die haben gar keine Autorität, so zu sprechen. Und wenn die in irgendeiner Weise blöd über dich reden würden, dann ist es auch egal. Ich finde, ganz wichtig ist die ehrliche Beziehung zwischen dir und deinem Freund, dass ihr euch wirklich lieb habt und ihr das beide von Herzen wollt. Das ist das Allerentscheidendste, alles andere ist Unsinn. Ich habe aber auch irgendwo Angst, dass ich, wenn ich es mit ihm tue, dass dann irgendwann mal Schluss sein wird und dann der Nächste wieder und dann wieder der Nächste. Man sagt ja, wenn man es einmal tut, dann tut es man immer wieder. Aber Anna, auch das wäre nicht so schlimm, finde ich. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt mit deinem Freund, ich sag mal einfach irgendeine Zahl, 4 Jahre zusammenbleiben. So ist das eine gute, ehrliche Zeit, die ihr miteinander verbracht habt. Und wenn ihr dann nicht mehr zusammen sein könnt, weil die Liebe nicht mehr funktioniert, weil die Herzen nicht mehr zusammenpassen, dann ist es ehrlich, sich zu trennen. So, und dann ist es doch völlig normal, wenn du irgendwann wieder einen Mann kennenlernst und ihn liebst, ehrlich liebst, dass ihr auch wieder miteinander schlaft. Ja, das stimmt. Wenn du so einen guten Jungen hast und er dir auch sehr viel wert ist, dann, ich würde auch gar nicht so an die Ewigkeit denken, dass du jetzt gleich mit deinen, du bist ja erst 18 Jahre alt, das muss ja jetzt nicht gleich alles fürs Leben sein. Entscheidend ist ja, dass du jetzt in der Gegenwart ehrlich bist und wirklich auch das tust, was du fühlst und was in deinem Herzen ist. Und diese ganzen Leute sollen reden, was sie wollen. Gerade die Jungs. Mhm. Guck mal, wenn man in deren Seele gucken könnte, in deren Geheimnisse, wie viele Mädchen die vielleicht schon gehabt haben. Und die Jungs nennt man dann nicht Schlampen. Und wenn ein Mädchen. Nein, die sind dann die Helden. Genau. Ja, so. Und wenn die Mädels dann mal 3-4 Mal einen Junge gehabt haben, dann sind es gleich Schlampen. Das ist doch nicht in Ordnung. Nee, das ist wirklich nicht in Ordnung. Ich finde das auch voll scheiße von den Jungs, dass sie das machen. Ja. Also, ich finde wichtig, dass du deinen Freund lieb hast. Ja, ich habe. Und dass er dich lieb hat. Und dann, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Ich sag's. Irgendwo habe ich Angst, dass er vielleicht denkt, oh, ich fühl's jetzt was und dann lasse ich sie fallen. Ja. Dann denke ich wieder so. Und dann denke ich wieder, aber wenn er mich doch liebt, dann wird er, oder wenn er mich nicht lieben würde, dann wird er mich doch schon längst wegschmeißen und sich die nächste Beste holen. Ja. Andererseits will ich dir noch was sagen. Ich finde 6 Monate warten, aber auch nicht so sehr lange. Nee, es auch nicht. Nö, es ist ja so, wenn ihr jetzt überhaupt gar keine körperliche Verbindung hättet, dann wäre das schon ein bisschen hart für ihn vielleicht auch. Aber ihr habt ja doch eine sehr nahe Form des Umgangs miteinander. Ja. Und wenn er dich wirklich lieb hat und du sagst, ich möchte noch ein paar Monate warten, und wenn es halt ein Jahr wird, na und, dann muss er das auch da akzeptieren, finde ich. Ja, das tut er aber nicht. Ja, das ist natürlich dann... Er sagt immer zu mir, ja, ich liebe dich, ich werde dich nicht enttäuschen und ich kann doch nicht ewig warten. Mhm. Wie lange willst du noch warten? Und dann redet er mich wieder voll, dann ist er wieder sauer. Ist wirklich ein schwieriges Problem. Also du darfst dich natürlich nicht unter Druck setzen lassen. Ja. Andererseits solltest du aber auch deinen Gefühlen nachgehen, weil du hast ja auch ein paar Mal jetzt schon zu mir gesagt, dass es dir ja eigentlich auch sehr gut gefällt. Und eigentlich würdest du dich ja auch gerne mal auf diese Erfahrung einlassen wollen. Ne? Also da musst du ganz tief in dich reinhören, wie du dich da jetzt verhältst. Aber so vielleicht auch diese Tradition ein bisschen über Bord werfen. Mit Aufbewahren und später und so. Ja, eigentlich muss man das Leben genießen. So, ganz genau. Man muss das Leben genießen und man muss ehrlich dabei bleiben. Das sind die beiden ganz wichtigen Sachen. Liebe Anna, das hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Mir auch. Alles Liebe und alles Gute. Darf ich noch was sagen? Ja. Ich möchte meinen Freund noch schnell grüßen und dass ich ihn ganz, ganz doll lieb habe. Das darfst du. Magst du seinen Namen auch sagen oder möchtest du es nicht? Doch, Ivanovic. Ivanovic. Das klingt aber sehr schön. Alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 52 Sekunden, kleine Pause. Und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht Themennacht bei uns. Und das Thema heißt, mein Partner will, was ich nicht will. Oder wir können es auch umdrehen. Ich will etwas, was mein Partner nicht will. Wenn ihr mir dazu etwas erzählen wollt, aus eurer Liebe, aus eurer Partnerschaft, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Maria. Und Maria ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Maria. Ja, um was geht es bei dir, bei euch? Ja, also ich möchte gerne ein bisschen Sex und mein Freund möchte das absolut nicht. Du möchtest ein bisschen Sex? Ein bisschen Blümchensex. Ach, ein bisschen Blümchensex? Ja. Und er möchte es nicht? Nee, er möchte es nicht. Was möchte er denn? Ja, richtig harten Sex. Ja, so ist das. Die Jungs wollen immer den knallharten Sex, ne? Ja. Und du möchtest Blümchensex. Wie lange seid ihr schon zusammen? Knapp ein Jahr. Ein Jahr. Und wie läuft bisher so eure Erotik, euer Sex ab? Was passiert? Also, wir gehen ins Bett und dann geht das los. Ja, und was geht da los? Ja, Sex. Ja, aber welcher Sex? Also du möchtest Blümchensex, er möchte knallharten Sex. Also was? Ja, kein Vorspiel, gar nichts. Ja, also wir fangen dann an und dann kommt irgendwann, erzähl mir was und dann muss ich ihm was erzählen. Und du musst ihm was erzählen? Wie erzählen? Ja, was weiß ich. Ja, halt, schlimme Dinge. Also irgendwie so obszöne Sachen, muss ich ihm sagen, oder wie? Genau. Oder Fantasien, so. Auch, ja. So Sachen. So alles drumherum, also Sex, was damit zu tun hat. Ach so, das musst du dann, du musst im Bett solche Sachen erzählen. Ja, halt Dirty Talk. Das hatten wir gerade schon mal. Um ihn heiß zu machen. Ja, nein, heiß kriege ich ihn auch so, aber das macht ihn dann halt noch mehr an und dann hat er mehr Spaß und dann geht er richtig ab. Und dann geht's zack, zack, zack? Ja. Und das war's dann? Ja, das war's. Dann legen wir uns hin und dann schlafen wir. Ach so. Und das ist aber nicht so dein Ding? Doch, also das heißt nicht mein Ding. Ich mag's auch, aber nicht nur. Also ich möchte auch mal lieben Sex haben, so mit Schmuseln und Knuddeln. Also mit, und mehr Zärtlichkeit. Genau. Vielleicht auch ein längeres Vorspiel. Genau. Dass es halt auch sanfter miteinander, dass man sanfter miteinander umgeht. Ja, genau so. Ne? Und das könnte dann nach deinem Geschmack durchaus irgendwann auch in sowas Härteres münden. Aber du möchtest halt auch was Weicheres haben. Ja, wenn, dann möchte ich nur lieben Sex oder nur harten Sex. Ach so. Ja, das wäre doch, ist doch eigentlich ein tolles Angebot von einem Mädchen, das es einem, dem Freund machen kann. Hast du ihm das so gesagt auch schon? Ja, klar. Und was sagt er wiederum darauf? Kann er nicht, will er nicht. Er möchte nur den harten Sex. Hm. Wie alt ist der junge Mann denn? 22. Ein bisschen sehr egoistisch, ne? Er denkt ja nur an sich. Tja, was soll ich machen? Mhm. Ja, nee, ist ärgerlich, finde ich. Ich finde es wirklich sehr ärgerlich. Natürlich kann man das. Man kann sich doch auf den Menschen, den man lieb hat, so einstellen und auch eine Zärtlichkeit mit dem praktizieren. Aber er verlangt, dass du dich auf ihn einstellst und das alles so durchziehst. Ne? Ja, ich meine, er hat es mal probiert, aber das endete dann auch wieder an einem was ganz anderem. Ist er denn so im Leben auch eher so ein rauer Typ? Nein, er ist sonst eigentlich richtig lieb und geht richtig gut auf mich ein und so. Und ist auch so zärtlich, umarmt dich, küsst dich, streichelt dich und flüstert. Ja, alles. Aber im Bett wird er ein Tier. Ja, genau. Mhm. Ärgert dich das so sehr, dass du schon manchmal richtig Aggression, Wut, Zorn auf ihn hast? Ab und zu, wenn es ganz schlimm wird, aber ich meine, ich mag es ja auch. Ja. Aber also nicht ich würde mich so ein bisschen an der Stelle so ein bisschen gedemütigt fühlen. irgendwie, wenn auf mich überhaupt gar keine Rücksicht genommen wird, auf meine Gefühle. Ja, es ist ja nur im Bett so, sonst nimmt er ja selber Rücksicht auf mich. Gut. Ja. Das heißt, wie du das jetzt schilderst, gibt es da gar keinen Kompromiss, oder? Wenn er so seine Linie fährt? Ja, also wie gesagt, er probiert es ja ab und zu, aber er kann es, glaube ich, einfach auch nicht. Kann ich gar nicht glauben, dass man das nicht kann. Also, man kann doch... Kannst du gerne mal fragen, der sitzt neben mir. Echt, sitzt er neben dir? Ja. Ja, ich bitte, wie heißt der? Marcel, ja, bitte. Gib ihm mal. Ja, hallo. Hi Marcel, wie alt? Du bist 22. Ja. 22. Du hast ja mitgehört, was die Maria gerade sagte. Mhm. Jetzt erklär mir mal, warum du das nicht kannst. Ja, weiß nicht. Ich habe irgendwie eine Blockade, also ich weiß nicht. Also ich habe das schon echt ein paar Mal versucht. So. Ja. Bin ich auch zärtlich zur Aufnahme gegangen und so, halt über den ganzen Körper mal geküsst und so. Ja. Das passt dann auch, weiter geht das nicht. Ja. Aber ich meine, du hast ein nettes Mädel und ihr, offensichtlich mögt ihr euch sehr und habt euch sehr lieb. Ja. Und ihr habt eben auch diesen Sex, der ist gut, den du magst. Ja. Da müsste doch irgendwie jetzt ein Weg gefunden werden, dass du ihr auch mal eine Freude machst und auch mal ein bisschen auf sie eingehst. Du musst ja auf das gar nicht verzichten, was du auch möchtest. Ja, das ist schon richtig. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, weiß ich, mit Massagen und mit Baden und weiß ich was. Wo man so ein bisschen langsamer an das Mädel rangeht. Und du würdest sicher einen großen Eindruck auf sie machen und ihr schmeicheln. Ja, das glaube ich auch bestimmt. Ja. Ich dann reiß dich doch mal zusammen, das muss doch funktionieren. Leih dir mal ein Softporn aus und guck dir an, wie man das macht. Aber Porno ist ja eigentlich auch so eine Spezialität von mir, deswegen. Ja, aber nicht die harten, sondern guck dir mal einen schönen Erotikfilm an, wie man das halt so ein bisschen langsam auch gestaltet. Mhm. Ich meine, es ist einfach eine nette Geste auch von dir, wenn du deiner Freundin ein bisschen entgegenkommst. Das ist wohl wahr. Und dann ist sie nicht unzufrieden und wer weiß, vielleicht erwächst daraus, wenn du das nicht tust, bei ihr doch irgendwann Unbehagen und Aggressionen und Spannungen in eure Beziehung, was ja eigentlich schade ist. Ja, das ist schon richtig. Also, ich denke mir, vielleicht ist es auch irgendwie kompatibel oder so, dass man halt den harten mit dem weichen Sex irgendwie ein bisschen zusammenschaut. Also ich weiß nicht, ob das geht, aber ich habe es noch nie probiert. Ja, das ist bestimmt auch irgendwie verbindbar, dass man das verbinden kann, ja, klar. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde mal jetzt wirklich so von Mann zu Mann an dich appellieren, versuch's mal, streng dich ein bisschen an und umso toller ist vielleicht der andere Sex dann hinterher sogar. Dann hast du sie ja wohl gestimmt und sie ist in guter Stimmung und umso besser geht die Post dann ab. Marcel, euch beiden viel Spaß. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Torben, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Torben schweigt. Hallo? Ja, da ist er. Thomas. Thomas. Heiße ich so. Ich lese hier Torben. Torben, ja, hat dein Reaktion verkehrt aufgeschrieben. Ja, ich wollte dich gar nicht loben, ob des schönen Namens, aber du heißt Torben. Ja, ganz einfach. Das ist ja auch ganz okay. Ja, also Domian, erstmal tolle Sendung, wie immer. Dankeschön. So, mein Problem ist ein bisschen, hört schon ein bisschen lustig an, aber ich komme direkt zur Sache. Also, bitte. Meine Freundin möchte nicht zum Orgasmus kommen. Mhm. Und ich möchte natürlich, dass sie kommt. So. Verständlicherweise, ja. Sie möchte nicht zum Orgasmus kommen mit dir. Kurz zur allgemeinen Situation. Also ich kenne sie jetzt seit 6 Monaten. Ja. Und wir haben fast täglich Sex. Sie will auch Sex. Sie findet es auch toll. Sie ist auch laut dabei. Mhm. Also alles Mögliche probieren wir aus. Mhm. Und sie findet es auch wunderbar. Mhm. Aber sie möchte halt nicht zum Orgasmus. Jedes Mal, wo ich also denke, so jetzt ist der Moment, wo sie kommt. Mhm. Blockt ja so ab und sagt also, sie wüsste also nicht, was mit ihrem Körper passieren würde, wenn es denn soweit ist und sie hätte da ein bisschen Angst vor. Mhm. Hat sie denn schon mal einen Orgasmus gehabt? Wie alt ist sie? Sie ist jetzt 23. 23. Sie hat noch nie einen Orgasmus mit einem Mann gehabt? Mhm. Hat sie denn einen Orgasmus, wenn sie allein ist? Wenn sie nicht? Das macht sie nicht. Ich habe ja auch schon gesagt, sie soll es mal probieren alleine, vielleicht, dass sie erstmal halt also alleine kommt und das möchte sie also nicht. Und sie hat Angst? Vielleicht auch verständlicherweise, sich dann so in dieses unbekannte Gefühl fallen zu lassen. Naja, gut, aber das ist natürlich dann halt für mich immer sehr dumm. Weil ich möchte ja auch, meinem Lied aber so beweisen, sag ich mal. Immerhin spricht sie offen darüber und spielt ihr nichts vor. Das ist ja auch schon mal positiv. Ja, sicher. Ja? 6 Monate seid ihr zusammen, das ist also noch so die richtige Verliebtheitsphase. Ja. Mhm. Und du würdest auch sagen, dass das eine große Verliebtheit ist zwischen euch beiden? Ja, sehr gut. Ja. Ja. Ich finde deinen Tipp genau richtig, den du ihr gesagt hast, dass sie das mit sich alleine erstmal machen soll und üben soll und trainieren soll. Ja gut, aber dann kommst du immer so, ja, ich habe ja eigentlich dich und ich möchte das auch nicht so alleine und ich habe aber vorher nicht gemacht. Ja. Und ich bin, ich sag mal, ich bin ihr, mal überlegen, also suchter Freund bin ich jetzt. Mhm. Und sie war auch so, von der Einstellung her war sie halt so, sie hat immer gesagt, ich warte auf den Richtigen. Sie hat mit 20, glaube ich, erstmal mit einem Mann geschlafen. Mhm. Ja, das, dann waren halt die ersten vier Typen, die waren es halt nicht so. Und jetzt haben wir uns also kennengelernt und das, ja, das war jetzt die große Liebe und für mich auch, wie gesagt. Weißt du, Ich werde ja nicht müde, das ist ja ein Thema, was Frauen anbelangt. Wir Jungs onanieren ja alle. Ja. Ne? Also habe ich ganz selten mal jemanden getroffen, der das nicht tut. Ja. Ich werde ja nicht müde, wirklich den Mädels zu sagen, versucht erst ein optimales Verhältnis auch zu eurem Körper zu bekommen. Lernt eure eigene Sexualität kennen. Genießen. Gebt euch selbst hin. Und wenn das richtig gut funktioniert, dann könnt ihr das auch optimal mit eurem Partner machen. Und da ist auch nichts Schändliches bei. Ne? Da gibt's auch so diese Argumente, deine Freundin sagt ja fast auch schon so, nein, ich brauche das nicht, ich habe ja einen Freund. Ja. Ist doch alles Quatsch. Das eine tut dem anderen doch nichts. Und es ist ja auch kein Fremdgehen. Oder es verletzt den anderen ja auch nicht, wenn jemand das für sich alleine dann macht. Naja, sicher. Aber es ist ja da so, sie hat auch schon mal gesagt, also während des Sex meinte sie dann so, tja, meinte sie ganz leise zu mir so, ich wollte es eigentlich auch mal langsam gerne kommen und dann habe ich ihr gesagt, also erzwingen bringt es auch nicht, es muss schon irgendwann kommen. Nur halt, sie ist halt so immer so im Zwischenstadium, ja. Sie will es eigentlich, aber es passiert halt nicht. Also man könnte jetzt hoffen, da ihr ja doch ein sehr inniges, intimes Verhältnis und ein sehr offenes Verhältnis, weil sie eben sehr viel drüber spricht. Es könnte ja sein, dass jetzt durch, wenn sich eure Beziehung noch mehr vertieft, dass es dann doch irgendwann mal passiert. Einfach passiert. Ja. Ja, das wäre natürlich das Allertollste, weil dann ist der Damm gebrochen. Und ja. Es können neue Dinge geschehen. Parallel dazu, darauf kannst du ja nur hoffen und mit noch mehr Zärtlichkeit und Innigkeit und Intensität darauf hinarbeiten. Aber parallel dazu würde ich sie schon animieren, weiterhin animieren, dass sie das durchaus alleine auch mal machen soll. Dass du da auch gar nichts gegen hast, dass sie denkt, du würdest das irgendwie schlecht beurteilen oder so. Naja, nee, klar. Ich meine, wir haben es auch schon mal gesagt, also sie war mal auf Lehrgang weg, also waren wir, sag mal, 400 Kilometer getrennt. Mhm. Und da haben wir auch also mit Telefonsex mal probiert. Mhm. Da hat sie auch selbst angefasst und da habe ich auch gesagt, so, wenn ich jetzt gleich auflege, du bist immer noch nicht gekommen, probier's mal selber aus und wenn du es eine Stunde lang probierst, irgendwas, ja, wirst du mal kommen. Dann hat sie dann zwei Stunden was später angerufen und meinte so, nee, hat nicht geklappt. Und das ist also so, deshalb denke ich mir auch manchmal so, ich weiß nicht, entweder sie möchte es auch vielleicht gar nicht, das ist also so die Befürchtung, die ich habe. Ich habe die Befürchtung, eher die Sorgen, dass sie, oder die Vermutung, dass sie unsicher ist und Angst hat. Ich glaube, dass sie es letztendlich will. Ja, das denke ich mir auch. Ja. Also, ich meine, mit dem Telefonsex ist natürlich ein toller Trick. Da irgendwie macht ihr das zusammen, aber letztendlich ist sie doch alleine dabei. Ja. Ne? Das, wie gesagt, auch das wäre das erste Mal für sie gewesen, dass sie sich überhaupt selbst angefasst hat. Ne? Ja, siehst du, aber sie tut doch was, ne? Und sie geht auch nach vorne und sie bemüht sich auch. Insofern bin ich da ganz optimistisch bei euch beiden. Ja, wunderbar. Onanierst du denn zwischendurch auch schon mal? Ja. Weiß sie das auch? Ja. Ja, das ist auch gut, wenn du da ganz offen mit umgehst. Ja. Also, ich hoffe, dass es funktioniert und dass ihr beide einen tollen Orgasmus gleichzeitig zusammen habt. Ich hoffe es auch. Tom, alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Harald, 43 Jahre alt. Ja. Ist das Harald Schmidt? Der ist auch 43. Bist du es, Harald? Ja, hier ist Harald. Hallo, Harald. Ja, hallo. Was ist es denn bei dir und deinem Partner, deiner Partnerin? Ja, das ist meine Partnerin. Und wir haben uns vom knappen Vierteljahr kennengelernt. Ja. Und ja, das fing, sagen wir mal, was heißt normal, aber normal eben an. Man lernt sich kennen. Man hat den ersten sexuellen Kontakt. Und nach einer ganzen Weile, nach 4-5 Wochen, dann ging das eben so los. Da hat sie den Wunsch geäußert, so in diese Sparte Natursex Kaviar. Sie hat den Wunsch geäußert? Ja, sie hat den Wunsch geäußert. Und ich bin also relativ, sagen wir mal, relativ tolerant vielen Sachen gegenüber. Mhm, und was also Natursex angeht, da habe ich also nicht dieses Problem. Mhm. Das also, weil ich bin auch so ein bisschen naturmäßig angehaucht, also so naturheilkräftemäßig sowas. Mhm. Und da ist dann eben diese Sache, dass es dann heißt, dass Urin und so weiter, dass es eben für viele Sachen auch einigermaßen gesund sein soll. Also du hättest gar nichts dagegen, deine Freundin anzupinkeln und umgekehrt. Richtig, ja. Aber das andere ist ja eine Nummer härter, ne? Ja, das sehe ich ja auch so. Und da also, ist etwas schockiert in der Richtung. Ich glaube, wir müssen das nochmal erklären. Das wissen vielleicht gar nicht alle Leute in diesem Kaviar. Das ist ja doch eine sehr, sehr unangenehme, finde ich, sehr äußerst unangenehme Form der Sexualität, die es aber gibt, dass Menschen sich gegenseitig ankoten. Ne? Ja, genau. Ja. Und sie möchte, dass du das bei ihr machst? Ja, das fing eigentlich so an in dem Gespräch. Sie würde das also interessant finden. Sie hat bei sich zu Hause so einen kleinen Glastisch. Und sagt so, und dann was würdest du davon halten, wenn du dich jetzt da drunter legst oder da so schräg da drunter, und sie würde dann eben ihr Geschäft auf den Tisch legen und dann das entsprechend verreiben, und ich würde mir das mal angucken, ob mich das eventuell erregen könnte. Ja, Harald, als du das gehört hast, allein den Vorschlag, ne? Ja. Hat dich das nicht gleich auf Distanz zu der Frau gebracht? Ja, da war ich erstmal, da habe ich mir, also muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir eine Flasche Gin geholt. Ne? Und da habe ich gedacht, also das ist nicht so pralle, ich weiß nicht, also du bisher, was wir veranstaltet haben, das war ganz interessant. Nicht? Also was ist denn bisher passiert? Die Natursektgeschichte ist schon ein bisschen praktiziert worden. Das fing damit an, eben, dass wir sexuell uns was gerade eben auch gesagt wurde mit dem Petting, das war das Stichwort. Damit fing das eigentlich an. Auf dem Weg nach Hause damals, als wir uns kennengelernt hatten, das war auch alles ja höchst lecker, höchst interessant. Also Natursekt habt ihr gemacht? Das fing erstmal mit dem normalen Kennenlernen, sag ich mal, dieses, wie soll man das sagen? Das fing damit eben einfach an, dass wir uns eben befummelt haben und das ist mir völlig klar. Ich frage nur jetzt, wie weit das schon gegangen ist. Ja, also mit dem Natursekt, das war schon dann in der Dusche war das. Okay, das ist schon passiert. Aber das andere ist noch nicht passiert. Nee. Ist das für dich wirklich so eine Grenze, wo du sagst, definitiv, das ist nicht mein Ding, und da werde ich auch keine Experimente machen oder versuchen, darüber zu schreiben? Ja, das ist also definitiv nicht mein Ding. Definitiv, Handy. Das heißt, das ekelt dich wirklich abgrundtief an. Das ekelt mich wirklich an. Also das ist für das mich hat alles, aber das hat nichts mit Sexualität zu tun für dich. Nee, in meinen Augen nicht. Weiß sie das so, dass du so einen klaren Standpunkt hast diesbezüglich? Ja, ich habe gesagt, du pass auf, das kannst du knicken, das passt nicht in meine Tüte, das haut nicht hin. Ne? Mhm. Hat sie das denn früher schon mit anderen Männern praktiziert? Weißt du das? Hat sie da? Ja, also das kann ich definitiv eben nicht sagen. Mhm. Wie alt ist sie? Die ist 38. 38, aber das könntest du sie doch mal fragen, ob sie das früher schon mal gemacht hat. Ja, ich habe gesagt, du, wie kommst du nur drauf? Du sagst, das finde ich hochinteressant, oder das finde ich, das macht mich geil, da fahre ich voll drauf ab, oder? Gut, das ist aber noch keine Antwort auf die Frage, ob sie es vielleicht schon mal gemacht hat. Ne? So ein bisschen ausweichend immer. Ne? Hältst du es für möglich, dass daran eure Beziehung zerbrechen könnte? Die ja noch recht jung ist, die Beziehung, ein Vierteljahr, sagst du. Das ist noch relativ kurz, ja, und ich denke mal, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, dann möchte ich nicht weitermachen dann, ne? Also Harald, ich glaube, wenn ein Mensch mir, in den ich verliebt bin, mir das sagen würde, ich glaube, ich weiß es nicht, das ist noch nie passiert, aber ich glaube, dass sich meine Verliebtheit doch sehr, ja, dass die sehr angekratzt wäre, dass die Risse bekämen. Ja, weil das wäre mir so fremd, und ich würde diesen Menschen immer so auch in dem Blickwinkel irgendwie sehen. Wie ist es bei dir? Ja, also angekratzt ist schon der richtige Ausdruck dafür. Mhm. Das muss ich schon sagen. Also jetzt diese ganzen anderen Sachen, was eben dieses Spektrum an Sexualität, an sexuellen Handlungen, was so passieren kann, das war auch soweit für mich in Ordnung. Hast du nicht Angst, wenn ihr jetzt miteinander Sex habt, dass die das dann doch einfach mal zwischendurch macht? Also, wie soll man das jetzt ausdrücken? Also, wenn sie das jetzt, sagen wir mal, einfach so während eines Aktes von sich gibt, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere. Ich weiß es nicht. Das ist also so eine gewisse Angst bei mir auch, weil ich habe Sex unheimlich gern. Und Da gibt es in diesem Fall, so wie ich das vorhin in einem anderen Fall auch gesagt habe, das ist ja hier noch krasser, da gibt es keine Lösung. Also für mich auf jeden Fall nicht. Nein, gibt es nicht. Die einzige Lösung wäre zu sagen, pass mal auf, Mädel, das kannst du vergessen. Ne? Ja, ich meine, eine Lösung, die dann für beide tragbar wäre. Hier steht Standpunkt gegen Standpunkt. Sie sagt, ich stehe auf sowas, ich will es haben. Es ist die Frage, wie stark ihr Bedürfnis ist oder ob sie darauf verzichten kann. Und der andere Standpunkt bist du und sagst, komm, es ekelt mich abgrundtief an, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Ekelt dich denn so ein ganz klein bisschen irgendwie deine Freundin auch dadurch etwas an? Na jetzt, also durch was eben schon gesagt wurde, dieses Massive. Weil das heißt also für mich ist dieses Massive eben dadurch gegeben, dass das jetzt des Öfteren schon geäußert wurde. Nee, das ist nicht normal eben, jetzt sagen wir mal, in so einer Bierlaune oder in so einer Schnapslaune eben mal geäußert worden, du, pass mal auf. Also mich würde jetzt brennend interessieren an deiner Stelle, was deine Freundin für eine Vergangenheit diesbezüglich hat. Ja, das kann ich nicht so nachvollziehen. Ja, frag sie doch einfach, löcher sie doch mal, was da los ist, wie sie, ob sie das schon oft praktiziert hat, wie sie darauf gekommen ist. Und dann kannst du ja auch erkennen, wie wichtig ihr das ist. Und ob das ein wichtiger Bestandteil ihrer Sexualität ist. Wenn dem so ist, dann kannst du es, glaube ich, vergessen mit der Frau. Ja, das ist schon heftig. Ich meine, das hat sich so alles so entwickelt, eben gerade die ersten Tage so. Das war eben so, ja, traumhaft nicht, aber das ist eben so eine schöne Sache. Mhm. Weil man ist ja doch schon ein paar Tage älter, in Anführungsstrichen. Mhm. Und man lernt jemanden kennen und hat eine Trennung hinter sich und dann jemand da, da werden viele Sachen einfach erfüllt. Und dann sowas zu hören, ja, das war für mich wie so ein Hammer ins Genick. Mhm. Ne? Mhm. Also zumindest in dem Moment. So, aber ich bin aber auch nicht irgendwie bereit, irgendwie jetzt aufgrund gewisser Toleranzen, die ich von mir aus habe, da irgendwo noch mich weiter zu öffnen. Also das ist eben so eine Sache, wo ich glaube, dass man das auch gar nicht kann, wenn man es würde wollen. Ich glaube, da ist so das Gefühl nämlich des Ekels so groß, dass man den gar nicht runterschrauben kann, geschweige denn, dass man diesen Ekel noch kombinieren könnte mit einer sexuellen Erregung. Das ist absurd. Wenn man das nicht will, dann würde ich mir an deiner Stelle gar keinen Kopf darüber machen, dass du dich selbst in diese Ecke drängen solltest. Nein, das ist nicht dein Ding. Punkt, Ausrufungszeichen. Ja, das ist auch nicht mein Ding. Bloß ich habe bisher immer so gelebt, dass es, also ich bin eigentlich offen für alles, sozusagen. Ja, aber es gibt aber auch Grenzen. Ja, eben drum. Es gibt auch Grenzen und die muss man muss auch nicht alles ausprobieren, nur weil man tolerant sein will. Und irgendwo ist auch mal Schluss, finde ich. Ja. Also, lieber Harald, wie gesagt, da gibt es keine richtige Lösung, aber rede mit der Frau mal, um mal zu erfahren, was da in der Vergangenheit abgegangen ist. Ja, sollte ich vielleicht mal machen. Alles Gute. Okay, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Jo, danke, tschüss. Gerd, 29 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Gerd. Hi. Ja, ich habe ein Problem mit meiner Freundin, und zwar, wir sind seit 4 Jahren zusammen und seit 2 Jahren drängelt sie schon die ganze Zeit betreffend Swingerclub. Mhm. Wir waren vor kurzem auch mal in einem Swingerclub, wo, ja gut, es war ganz nett eigentlich darin, vom Ambiente her, aber von den Leuten her, nee, ist einfach nicht meins. Mhm. Was ist denn da passiert? Habt ihr dort auch Sex gehabt oder habt ihr einfach nur mal so geguckt? Ich bin dann mit meiner Freundin auf die Spielwiese gegangen eben auch, wo dann... Also Spielwiese heißt, dass da mehrere Pärchen und Menschen sind, und die sich gemeinsam sexuell vergnügen. Kann sein, ja. Kann sein. Mhm. Na, wir waren in dem Moment alleine, beziehungsweise hatten eine zweite Frau dabei. Das war eigentlich noch okay, und dann die zweite Runde war dann eigentlich, ja, wo sie dann mit einem Mann verschwunden ist und ich zugeschaut habe. Und das war eigentlich eine halbe Minute, möchte ich mal sagen. Also sie ist mit einem Mann verschwunden und du bist hinterhergegangen und hast dir das angeguckt? Ja, sie hat halt gemeint, ich sollte mal zuschauen, und bin dann mitgegangen, mit ihm hinterhergelaufen. Du hast dann gesehen, wie ein anderer Mann mit deiner Freundin geschlafen hat? Ja, richtig. Und das hat dich nicht sehr angemacht? Nee, und jetzt drängelt sie halt die ganze Zeit, und jetzt ist sie eben vorgestern mit dem Gutschein angekommen. Mhm. Also sie will wieder hin? Ja, genau. Und du möchtest aber im Prinzip nicht dahin? Also diese Erfahrung hat dir gereicht, um für dich zu sagen, nee, das ist nicht meine Welt und nicht mein Ding. Ja, genau. Jetzt will sie mit dem Guten. Ich habe den Gutschein organisiert und wir wieder hin. Richtig, genau. Und der ist einzulösen bis Ende diesen Monats. Mhm. Na gut, der Gutschein soll jetzt nicht das Argument sein, dahin zu gehen. Nee. Weswegen will sie das denn? Was hat sie das schon mal so formuliert? Ja, sagen wir so, sie ist, wie soll ich denn sagen, eine leichte Nymphomanin. Mhm. Sie kann nicht genug Sex bekommen und sie ist auch unter Atem wie. In den 4 Jahren, in denen ihr zusammen seid, wart ihr euch denn die ganze Zeit treu oder ist sie auch schon mal irgendwie ausgeschwenkt? Nee, wir waren uns ist eigentlich treu schon gewesen. Ja. Das Einzige, wir hatten mal eine Bekannte von ihr mit dabei, aber ansonsten irgendwie einen Typen oder ein Pärchen oder was eigentlich nicht. Bist du denn so ganz generell gegen so eine Gruppensexgeschichte oder hast du ausschließlich eine Aversion gegen Swingerclubs? Nee, sagen wir so, es soll ja jeder das machen, auf das, was er Lust hat, aber es ist halt nicht meine Welt, ne? Ja, ich frage ja, könntest du dir denn vorstellen, vielleicht so als Kompromiss, dass man sagt, okay, wir gehen nicht in den Single-Club, wir suchen uns ganz einfach eine Frau, eine dritte Frau, also einen dritten Partner, eine Frau von mir aus oder sogar ein Pärchen und wir machen das dann in unsere vier Wänden oder bei der anderen Partnerin oder bei dem Pärchen? Ja, Frau eben ja, das hatten wir ja auch schon, aber wie gesagt, ein Mann, nee. Aha, also deine Kompromisslinie wäre, okay, ich lasse mich auf einen Dreier ein, aber wenn, dann nur mit einer Frau. Richtig, weil sie meint halt dann ja, dass ich ihn oder er nicht danach anfassen dürfte und nee, Das möchtest du nicht. Das sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Ja, aber wenn sie bisexuell ist, wäre sie doch eigentlich ganz gut bedient, wenn du das Angebot machst, okay, komm, dann nehmen wir noch eine Frau dazu. Ja, das habe ich ihr ein paar Mal gemacht, ich habe gesagt, wir können Inserate schalten oder wir können auf Inserate antworten von einer Lady und können sie auch mal gerne einladen. Ja, gut, aber... Das ist eben nicht genug. Naja, das reicht ja nicht. Also sie möchte, wenn, dann auch schon auch mal deinen Mann dabei haben oder gar ein Pärchen. Richtig, genau. Ja. Und sie geht ja noch einen Schritt weiter, sie möchte dann auch noch sehen, dass du mit dem Mann was machst, obwohl du heterosexuell bist. Richtig, genau. Ja, das kann sie natürlich nicht von dir verlangen, das ist ja absurd. Nee, und das ist halt momentan ein ziemlicher Belastpunkt auch bei uns. Kann ich mir vorstellen, wenn die Fronten so klar sind und... Wir haben das ja heute Nacht jetzt bei mehreren Fällen so gehört, dass es da gar keine richtige Kompromisslinie gibt. Ne? Ja, genau. Hast du Sorge, dass die Beziehung zerbricht? Zerbrechen könnte eventuell daran? So weitergeht, ja. Und du wärst auch nicht bereit und sagst, okay, Mädel, wenn du das brauchst, dann geh halt allein in den Singleclub. Mein Ding ist es nicht. Nee. Das nicht. Nee. Also du möchtest schon also dann so klassisch als Paar mit ihr zusammen sein und... Richtig, genau. Tja, ich weiß es auch nicht. Wenn sie so ein starkes Bedürfnis danach hat und du das aber so alles nicht möchtest oder kannst, wie sie es verlangt, gibt es da auch wieder keine Lösung. Nee, sagen wir so, weil, wie gesagt, also sie nimmt einen Mann in sie braucht halt ihren Sex. Das ist ja auch alles schön und gut. Ich habe auch einen Spaß dran, ja. Ich vermute aber beinahe, dass es sich weiter hochschaukeln wird und irgendwann eskalieren wird. Richtig. Kann ich weiter nichts zu sagen, Gerd. Jetzt ist die Sendung leider gleich vorbei. Okay. Ich wünsche dir trotzdem ein gutes Gelingen, wie immer du dich verhältst auch. Jawohl, und euch ein riesengroßes Lob. Danke. An die Redaktion, ihr seid wirklich spitze, macht weiter. Sehr nett von dir, danke Gerd. Tschüss. In der Technik, Jens Diegel, morgen wieder mit einer freien Themennacht. Domian, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr uns schon erreichen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage...